wir marschieren, der Führer geht voran. Aber nie kapitulieren vor einem Welttyrann. Getreu wollen wir marschieren, der Führer geht voran. Bajonett, jetzt sauber das Gewehr.